Herzlich willkommen zur 82. Ausgabe oder zur 82.2. Ausgabe 4Ecken 2L, war denn die erste Aufnahme, die ist ein bisschen verschütt gegangen. Kein Problem, wir sind natürlich Vollprofis, jagen das Ding jetzt nochmal durch. Ich begrüße dich, Pocho. Schönen guten Tag. Gut, dass man gar nicht merkt, dass wir ein bisschen schneller reden und eigentlich gar keinen Bock mehr haben, dieses ganze Intro-Scheiß wieder zu machen. Aber schön, dass du wieder da bist. Hallo. Ja, ich muss jetzt nochmal schnell meine Google Docs Dokument aufmachen, damit ich auch weiß, was es für großartige Themen heute gibt. Die Champions League war natürlich eines der großen Highlights der letzten Tage. HSV Plus, da hat sich ja einiges getan. Eintracht Schaaf wechselt zur Thomas Frankfurt, oder wie war das? Ja, genau, aber exakt richtig erkannt. Ja. Habe ich auch richtig aufgeschrieben. Und ein bisschen über die Nationalmannschaft wollen wir auch schon reden. Dieses ist noch keine 4x12er WM-Ausgabe, die nächste wird es dann definitiv sein. Ich finde ein paar interessante Themen, aber da wollen wir jetzt mal gucken, was wir da alles so uns rausziehen können. Champions League Finale, du als Diego Simeone Guy hast geheult. Ja, sehr. Also besonders, es war ja kein normales Heulen. Ja, das war ja dieses typische Heulen, was man von den Hollywood-Größen in diesen Rollen von Mafiosos kennt. Es läuft eine einsame Träne runter, aber die 9mm ist eigentlich angesetzt. Nein, es war ja, man hat am Ende gemerkt, Real Madrid hat die Scheiße gerockt, ne? Real Madrid hat die Scheiße gerockt. Atletico hat sich größtenteils hinten reingestellt, dann, wie du vorhin richtig sagtest, ich würde Sami Khedira da definitiv keine Schuld geben bei dem Kopfballduell. Das war definitiv der Fehler von Iker Casillas. Ja. Und ist wirklich dumm gelaufen. Mir tat's wirklich leid für Iker Casillas, weil ich mir dachte, ja, Diego Lopez spielt die Liga so und holt keinen Titel. Iker Casillas spielt Copa del Rey und Champions League und holt beide Titel. Da habe ich mir nur gedacht, das wäre richtig cool, wenn das wirklich so eintreten würde. Ist es ja am Ende auch. War wirklich ein spannendes Spiel, kein hochklassiges Spiel, aber ja, der Payoff am Ende in der Verlängerung, das war doch ganz geil. Ich musste es ja leider nebenbei beim MMA-Radio ein bisschen verfolgen, also ich durfte. Ich hatte im Prinzip. Ich wollte gerade sagen, leider oder durfte, es ist da ein zweischneidiges Schwert. Also es war eine emotionale Double Penetration im Prinzip von mir. Was war das gerade von dir, das Geräusch? Ja, wenn das Wort Penetration fällt, ist dann bei mir alles vorbei. Flatulieren Sie direkt instant, ja. Ja. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Ja, Champions League Finale. Mhm. Angel Di Maria hat auf der linken Seite Großartiges geleistet. Da wird einem schon wirklich Angst und Bange, dass der dann bei Argentinien in der WM wirklich auch so aufspielen könnte. Wusstest du, dass Carlos Tevez nicht im Aufgebot der Argentinier ist? Ich habe das, meine ich, bei SSN HD mitverfolgt, als das kam. Es hat mich auch gewundert, aber es wird ja seine Gründe haben, ne? In Sicherheit ist natürlich ein Querulant, ohne Frage. Aber, Alter, Junge. Gut, du hast Higuain, du hast Messi meinetwegen auch auf der Neuen. Das ist natürlich oberste Kajüte, aber so ein Carlos Tevez, wenn ich Yogi wäre und der wäre Deutscher, würde ich mir aber Gedanken machen, den nicht mitzunehmen. Gut, bei uns ist es auch noch eine andere Situation auf der Neuen. Ja, wir hatten da auch schon mal so ein paar Odo Ring auf der Neuen, ne? Der hatte dann auch. Sean Dundee. Ja, Crocodile Sean Dundee, ja. Das war gar nicht mal so schön. Ich fand diese Feier jetzt gestern im Santiago Bernabeu vor 70.000 Fans, fand ich großartig, wie sie nochmal Sergio Ramos abgefeiert haben. Das fand ich geil, das ist komplett Big-Time-Feeling gewesen. Sie haben ihren Heiland Cristiano nochmal abgefeiert, das hat mir ganz gut gefallen. Und ja, am Ende muss man leider sagen, also aus deiner Sicht leider sagen, dass Real da eigentlich schon verdient gewonnen hat. Ja, das muss man zugeben. Da darf man auch gar nicht zweier Meinung sein. Also Real hat natürlich ein bisschen einen Schock gehabt, ein paar Minuten nach dem 0:1. Aber sagen wir mal, nachdem das 1:1 gefallen ist, hat man direkt gesehen, dieses Spiel wird nicht mit diesem Ergebnis enden, auch wenn es natürlich nach 90 Minuten so stand. Aber es kam natürlich dann auch irgendwo dazu, dass Real dann gemerkt hat, als es dann 2-1 fiel, als dann das 3-1 fiel und schließlich in der Nachspielzeit durch Elfmeter von Ronaldo dann das 4-1, das war ungefährdet. Es war klar in der Verlängerung, Real wird das hier machen und das war schon sehr überzeugend. Wie bewertest du die Geschichte mit Diego Costa in der 9. Minute? Du meinst, dass diese Auswechslung, ob man ihn dann hätte später bringen können, oder? Ja, also, er hat ja die 2 Tage vorher trainiert, das ist ja Fakt. Und Ich finde das höchst fragwürdig, dass du nach 9 Minuten schon deine erste Wechseloption bringen musst. Also smarter wärst du dann gewesen, hättest du ihn in der 80. oder 75. gemacht. Ich denke nicht, dass davon ausgegangen ist, dass Diego Simeone davon ausgegangen ist, dass gesagt wird, nach 10 Minuten, ich muss raus. Also ich denke mal, er hat mindestens die 45 Minuten vielleicht bei ihm gesehen und wollte halt am Anfang seine beste Mannschaft aufstellen. Und das ging da, also kann man auch nicht anders nennen, als da ging es schon nach hinten los irgendwie. Ich esse übrigens nebenbei Gemüseeintopf. Ja. Jetzt wird Ricky wieder sagen, du bist so ein unverschämtes Arschloch. Aber mir ist das so relativ egal. Ich rede, dann habe ich mehr Zeit, um selber zu reden, weil du ja zwischendurch auch den Mund befüllt hast. Und wenn man das vergleicht, eben war es so, dass das, bitte was? Den Mund befüllt hast. Ja, war doch schön gesagt, oder? Zu solchen blöden Wörtern könnte ich überhaupt nicht kommen, wenn du nicht Gemüseeintopf essen würdest. Aber. Oh, ich gehe morgen mit Dennis zu. Zu Böhmi, ne? Zu Böhmi, ja. Zum einen gehen wir nüchtern zu Böhmi, wir beide trinken keinen Alkohol. Ja. Und zum anderen gehen wir vor Böhmi zu Dean and Dave, meinem neuen Lieblingsladen. Oh, ja. Hast ja nur Gutes von erzählt. Da erzähle ich nur Gutes von und ich bin gespannt. Er ist ja auch so ein bisschen ein gesunder Typ geworden. Er ist ja sowieso schon ein unfassbar attraktiver Mensch gewesen. Aber jetzt hat er auch noch Arschbacken, da kannst du wirklich Cashewkerne mit knacken. Und ich bin gespannt. Auf Bimmy freue ich mich morgen sehr. Ich wusste bis heute Morgen gar nicht, dass das morgen ist. Ist das nicht Hodenchrist 2 oder The Revenge of the Hoden? Eigentlich ja, würde ich definitiv mitgehen, aber wir sind nüchtern. Wir trinken nichts. Ja, aber ein Hoden flutscht doch auch schon beim nüchternen Zustand raus. Also mich nochmal vor aller Belegschaft, mich da auf die Fresse zu legen. Käme aber irgendwie geil, wenn du es nochmal machen würdest, so als Wiedererkennungseffekt. Ja. Ich weiß nicht, kennst du den Film Half-Baked? Ja. So, und dann geht der am Anfang doch auch in so ein Bodegas rein. Und um wiederzuerkennen, lässt er die Hose runter. Und, ja. Ah, blanker Arsch, ja. Naja, aber da ist so ein über ein Kabel fliegen und voll aufschlagen. Mhm. Aber ich habe mich da auch wirklich geil gefangen. Ich bin halt, Dennis, kurz bevor die Show losging, ich habe diese Geschichte jetzt, ich habe mit Ricky heute schon drüber bei der Fight-Ausgabe drüber gesprochen, dass ich so oft vor diesem Abend erzähle, was eigentlich überraschend ist, weil ich so betrunken war, dass es überraschend ist, dass ich noch so viel weiß, aber ich bin wirklich so hart auf die Fresse geflogen, weil ich über so ein Kamerakabel gestürzt bin aber auch direkt aufgejumpt mit kompletter Power und einige haben applaudiert, Jan Böhmermann hat sich gedacht, hat halt gefragt, ob mir... Bist du auch so vom Rücken aufgestanden, hier so Shawn Michaels-mäßig? So? Ja, natürlich. Also, okay. Ich stelle mir das gerade vor. Bah! <Drum. lacht> Ja, und dann gab es natürlich Tosen und Applaus. Aber lass uns mal lieber zum Champions-League-Finale kommen. Ach so, ja. Übrigens, ist ja nicht Reds.de. Das ist wiederum wahr. Entschuldigung. Ich fand das höchst unglücklich mit Diego Costa in der 9. Minute. Natürlich hat er sich das nicht ausgedacht, dass der nur 10 Minuten spielen kann. Da wird natürlich was passiert sein, ne? Eben. Ja. Aber sah natürlich schon unglücklich aus. Ja, schön gesagt. Unglücklich sah es auf jeden Fall aus. Und es war natürlich auch da ein absoluter Negativeffekt für die Mannschaft. Dann zu merken, da geht so ein wichtiger Spieler direkt runter. Es fehlt dann irgendwo auch ein bisschen das Herz auf der Mannschaft, auf dem Platz halt dann. Ich habe heute in meinem Gemüseeintopf ein bisschen Bohnenkraut mit reingemacht. Also, aber... Magst du nicht? Schmeckt mir gut. Dennis, wenn du das jetzt hörst, schreib mir morgen Mittag mal, ob ich dir da ein Schälchen mit mitbringen soll. Kannst du ja eine Thermoskanne tun. Und dann so, weißt du, dann so aus dem Becher von der Thermoskanne, so bei 30 Grad. Ja, sonst tust du Spaghetti, also bei der Bundeswehr haben wir damals Spaghetti mit Tomatensauce in Thermoskannen getan. War schön. Ja, war halt besser als das, was du im Gelände so zu fressen gekriegt hast. Dennis saß ja mal am Geschütz von einem Schlachtschiff. Ja, ich war ja nicht bei Marines, ich war ja Heeresflieger. Das hat ganz schön Dennis und Herrn Böhmermann lastig. Ja. Sollten wir jetzt aber, glaube ich, mal wirklich wegtun. Übrigens, einmal nochmal Dennis. Ja. Ich habe gerade mit ihm gequatscht und hat er gesagt, dass Hannover 96 mit seinem Premium-Ausrüster Jaco ein Jahr verlängert hat. Oha, da sind aber Millionen an, die da fließen, ne? Ich glaube auch. Es war, glaube ich, ein vierstelliger Millionenbereich. Wir hatten Jaco, als ich noch Fußball gespielt habe, und das war lange ist es her. Da hatten wir auch Jaco als Ausrüster. Hat man sich aber auch da schon für geschämt. Da hat man sich damals schon für geschämt, und ich habe sogar noch eine Kulturtasche immer noch davon, aber das zeigt natürlich die große Qualität. Wir hatten Hannover 96 hatte früher eine Zeit Globetrotter als Ausrüster. Das war ganz cool. Under Armour war vor Jaco auch ganz cool, muss ich sagen. Jetzt, wie ich gehört habe, ist ja Puma im Gespräch bei Hannover. Oh, das ist aber cool. Alles ist besser als Jaco. Selbst naja, nichts ist besser als Kappa. Kappa finde ich scheiße. Ja, ich auch, aber Gladbach hat halt Kappa. Ne? Ach echt? Ich dachte Dortmund. Ja. Nee, Dortmund hat doch, haben die nicht Adidas? Nee, die haben Puma, oder? Weiß ich nicht, ich dachte mal, die haben Kappa. Oder Nike? Das ist ja auch egal. Also ich glaube, bevor ich Jaco-Trikots trage, würde ich mir lieber bei American Apparel irgendwie so ein 40er-Pack und einfach bedrucken lassen. Ja, oder das Sky-Trikot halt, ne? Ja, oder das Sky, das wäre ja auch geil für 80 Euro so eine 23er-Ausrüstung. Ja, das wäre cool. Hast du auch gleich einen Brustsponsor drauf, einen Trikotsponsor drauf, denn 96 hat im Moment keinen. Ach Quatsch. Ja, vielleicht laufen sie ja nur mit Jaco auf. Boah, das wäre ja schlimm. Tui ist das, ja nicht mehr dabei. Ja. Was ich schade finde, so. Vielleicht kommt ja jetzt Langnese vorne drauf. Wegen dem Langnese-Fanblock? Ja, genau. Das wäre geil. Würde ich mir kein Trikot von kaufen. Aber im Moment sind Conti. Kannst du über Conti sagen, was du willst? Ob die bald einen Löffel abgeben oder so? Keine Ahnung. Aber es ist ein Hannover-Unternehmen, so. Das wäre ganz cool. Conti und was waren das andere? Ich weiß es nicht mehr. Ja, schlimmer als so ein gelber Balken auf einem weißen Trikot kann es nicht aussehen, von daher. Auf jeden Fall gab es ja deswegen auch kein neues Trikot in den letzten zwei Spielen. Da wird ja entweder ein neues Auswärts- oder ein neues Heimtrikot. Mhm. Weder noch wurde bei 96 präsentiert, weil man eben noch keinen Trikotsponsor hat. Ach, guck an. Das ist die Insider-Information. Ist aber auch scheiße, musst mal langsam Trikots verkaufen, ne? Ja, besonders jetzt, wo Jakunan dann noch weggeht und so. Wer soll denn noch Trikot verkaufen? Jakunan. Das merke ich ja jetzt erst. Das ist eine reinste Verschwörung. Das ist ja unfassbar. Das ist die Ausrüsterverschwörung. Jaco und Nan. Ja. Nach Berlin, ne, oder? Mhm. Und wenn die jetzt auch Jaco als Ausrüster haben, dann. Das wäre unfassbar. Also, das gibt's ja gar nicht. Champions League Finale haben wir damit, glaube ich, genügend abgesprochen, oder? Abgewiegelt. Da sind wir kaum von abgewichen, gut. Übrigens gab's einige negative Nachrichten, dass wir zu viel abschweifen. Ach. Ja. Mhm. HSV Plus Pocho. 86% haben für HSV Plus gestimmt. Und das ist so ein Statement für diese verkrusteten, unfassbar dummen Strukturen, die der HSV aktuell noch ertragen muss. Also, das ist jetzt ein gleiches Déjà-vu, weil wir da vor einer halben Stunde schon drüber gesprochen haben. Aber findest du es nicht auch so derbe peinlich, wie Karl-Edgar Jarchow an seinem Posten festhält, dass er erzählt die ganze Zeit, dass er Vertrag hat und da noch nichts entschieden ist, etc. Aber ich finde, meiner Meinung nach ist doch alles entschieden. Er geht und Punkt. Also ich finde es extrem peinlich. Nicht nur er, sondern auch das Ende von Kreuzer ist ja sozusagen besiegelt. Denn die ganze Führungsriege inklusive Thomas von Hesel und so weiter, die steht ja jetzt schon wieder neu. Mhm. Die steht ja sozusagen schon in den Startlöchern. Die anderen haben noch nicht ihre Pakete gepackt in ihren Büros, wie Jascho und Kreuzer, und die anderen stehen schon mit dem Namensschild vor der Tür. Ich finde es auch sehr sympathisch, weil es besonders die Leute trifft, die mich halt in der letzten Saison dazu gebracht haben, den HSV, den Abstieg sogar zu gönnen an manchen Stellen. Ja. Weil das meiner Meinung nach halt nicht nur die Spieler schuld waren. Klar, bringen die es auf den Platz. Aber es war halt besonders die Außendarstellung von eben einem eben genannten Jascho und Kreuzer, die mich wirklich zum Kotzen gebracht hat. Mhm. Und jetzt, wenn ich dann dieses Interview mit von Hesen und zum Thema Çalhanoğlu gehört habe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, macht mir das die ganze Sache natürlich direkt ein bisschen sympathischer. Also den Van Hesen mag ich jetzt auch nicht unbedingt, aber... Nee, aber deine Aussagen waren gut. Ja, wirklich, das stimmt. Und ich glaube, der passt in, sind ja jetzt 6 Leute, die da in Charge sind. Unter anderem von Hesen und... also dieser coole Manager von den Klitschkos, ich glaube, der kann da auch nochmal so richtig Bums reinbringen. Der Kühne will 25 Millionen sofort irgendwie bereitstellen für neue Transfers etc. Und die sind auch bitter nötig, denn du musst da ausmisten, wenn wirklich Hakan Çalhanoğlu den Verein verlässt in Richtung Leverkusen. Was ich einerseits für... Der wird nicht gehen. Meinst du nicht? Nein. Das wäre direkt ein totaler Gesichtsverlust auf der einen Seite für diese neue Sache, HSV Plus. Es wäre aber ein unglaublicher Knalleffekt, wenn die sich auf die Fahne schreiben könnten, du willst gehen? Ja. Nicht mit uns. Mhm. Du hast Vertrag hier. Und wenn du dann eine Klappe runterziehen willst, hier, dann spielst du halt nicht mehr. Guck, ob die dich in 2 Jahren immer noch haben wollen. So. Das ist richtig. Das wäre mal Eier zeigen. Da kannst du definitiv ein Statement machen, seitens HSV. Aber wenn ich Hakan Çalhanoğlu wäre, ist dieser Transfer absolut richtig, nicht zu einem Weltklasse-Verein zu gehen, wie es Schöle gemacht hat bei Chelsea, sondern eine Stufe darunter, zu einem Champions-League-Aspiranten, um sich da seine Sporen zu verdienen. Also ich finde das ein guter Weg, einen guten Weg von Çalhanoğlu und das wäre auch wirklich ein dickes Ding. So die Toni Kroos-Style sozusagen, ne? Ja, genau, genau. Roger Schmidt scheint ja, glaube ich, ein geiler Trainer zu werden. Çalhanoğlu dann noch dabei, das ist schon gut. Das ist schon gut. Da müsst ihr euch nächstes Jahr dann oder nächste Saison dann noch weiter strecken als Gladbach, um den 4. Platz zu ergattern. Das ist richtig und das ist auch gar nicht so schlimm, weil Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Aber nee. Alessandro Schöpf, ne? Alessandro Schöpf, ja. Das neueste, heißeste Gerücht um den Fohlenstall, um ihn mal so zu nennen. Aber der Express hat es da ein bisschen anders dargestellt, als es wirklich war, weil ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich glaube dem Chris ja mehr als dem Express. Das ist richtig. Und ich glaube auch, dass Chris mehr Ahnung hat als der Express. Mhm. Und ich glaube auch, dass der Gemüseeintopf vom Chris besser schmeckt als der vom Express. Schmeckt überraschend gut dieses Mal. Mhm. Wie lange hast du ihn jetzt ziehen lassen? Einen Tag. Mhm. Okay. Also ich mache das 1,5 Tage sogar. Am Samstagabend habe ich ihn gemacht. Und dann esse ich den immer Montag, Dienstag, Mittwoch so. Ja. Und der schmeckt natürlich immer besser. Ne? Man muss ihn natürlich immer jeden Tag aufkochen, sonst wird er irgendwann schlecht. Und sauer, ne? Wird er sauer. Ist da auch eine Einlage drin? Irgendwie so ein Eistich oder so Reis oder so? Nein, das sind alles Kohlenhydrate und ja, Plunder. Ja. Also nur Wasser und ein Stück Sellerie sozusagen. Ja, mehr nicht. Nicht mal Salz und so. Ja, ja. Nein, und noch eine Reiswaffe reingelegt, ne? Biobrühe ist drin. Ja. Dann kann ich, wenn ich jetzt mal reingucke, da sind Erbsen drin, Mais ist da drin. Wie heißen diese grünen Kügelchen? Kapern? Nee, die größeren. Erbsen? Größer. Noch größer. Rosenkohl? Rosenkohl ist drin. Hühnerbrust. Oh. Sellerie. Mhm. Möhren selbstverständlich. Natürlich. Lauch. Ah. Normale Zwiebel. Mhm. Biobrühe, wie gesagt. Salz, Pfeffer. Das war's. Ah, ist aber schon okay. Ja. Es ist halt der motherfucking Eintopf der Woche. Ja. Ist immer derselbe. Ja, ja, ja. HSV Plus. So, damit wir da jetzt endlich mal so ab. Ja, es ist auf jeden Fall eine Chance für den HSV und. Alles, was schlechter wäre als das vergangene Jahr, wäre ja auch der Abstieg. Von daher wirklich alles, also bis auf das letzte Restchen alles, jede Niederlage in den Relegationsspielen wäre der Abstieg gewesen. Von daher Chance für den HSV und auch Chance für den HSV, sich wieder beim Pocho ein bisschen beliebter zu machen. Ja, ich fand diese eine Schlagzeile ganz geil. Der HSV ist sogar zu schlecht, um abzusteigen. Ja, ja. Ist was dran. Dann kommen wir mal zur Eintracht. Aus Frankfurt, völlig richtig. Warst du auch ein bisschen überrascht, ob des Bekanntgebens von Thomas Schaaf, weil ich habe auch nicht gedacht, dass da ein Di Matteo kommt, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Nein. Aber dass da halt irgendwie anders kommt, aber dann kommt Thomas Schaaf, ich find's geil. Also ich find's geil für Eintracht Frankfurt, weil sie haben jetzt einen richtig geilen Trainer. Ja, da läuft bei mir offene Türen ein. Also ganz genauso sehe ich's auch. Thomas Schaaf hat mich super überrascht. Den hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, besonders nicht mit dem Thema Eintracht Frankfurt zusammen. Es ist eine super tolle Leistung vom Management von Eintracht Frankfurt, diesen Trainer für sich zu verpflichten. Wenn man Kontinuität darstellen will, mit welchem Trainer geht es heutzutage besser im deutschen Fußball? Ja. Und supergeil fand ich dann auch natürlich den Auftritt von Thomas Schaaf, der mit seiner typischen Gelassenheit mal wieder rüberkam, was nach diesem Sabbatjahr ja auch wieder ganz gut läuft. Und natürlich seine schwarz-rote Brille, die er dann direkt getragen hat. Weltklasse. Gehabt, ne? Weltklasse. Mhm. Ist der junge Magat? Das sind die Eintrachtfarben. Ja, das ist schon klar, aber der hat ja auch immer seine Brillen nach den Clubs gerichtet. Der junge Magat ist es erst, wenn er sich da so ein Tässchen Tee macht. Das traue ich mir aber zu. Meinst du, er ist ein Teetrinker? Ich glaube, er ist ein Tee-Guy. Ein Tee-Guy, weißt du? Ein Tee-Guy. Nee, ich war völlig überrascht bezüglich dieses Transfers. Das haben sie ein Coup meiner Meinung schon. Ja, ich hab mit Bernd Schuster gerechnet. Ja, ich auch. Ich auch. Aber das finde ich großartig. Der Fußball, den er spielen lässt, der ist natürlich, der steht für sich, der ist attraktiv. Er hat ja auch in der PK gesagt, dass er lieber ein 4-3 spielt als ein 1-0. Ich weiß nicht, ob ich das als Offizieller so gerne höre, weil ich glaube, so ein sicheres 1-0 ist mir dann doch ein bisschen lieber, gerade als Frankfurter, die ja eigentlich per se immer so ein bisschen Abstiegskampf schwelen. Also ich finde es geil, da haben sie einen Typ geholt, einen charismatischen Typen, der natürlich jetzt nicht so unbedingt redegewandt ist, aber durch die Art, wie er was sagt, ist er schon extrem cool. Der Fußball ist cool, den er spielen lässt, und vielleicht holt er auch noch den einen oder anderen Spieler aus Bremen. Spielt Miku eigentlich noch? Miku? Ja, so mit 42 irgendwo, den könnte Frankfurt dann auch holen. Das wage ich zu bezweifeln, ich weiß es nicht. Ob der noch spielt und wo der noch spielt, ich weiß es leider nicht. Der Aaron Hunt, der wechselt ja jetzt wohl zum VfL Wolfsburg. Ja, warum? Also ich bin der Meinung, der hat zu wenig Angebote. Ich bin der Meinung, der ist nur geldgeil. Ja. Weil er hat ja bei Bremen nochmal eine Aufstockung bekommen. Oder hätte die bekommen. Und man weiß ja von Wolfsburg, dass die nicht gerade in der schlechten Situation sind, mit Handgeld und so weiter auf dich zu werfen. Nee. Von daher glaube ich schon, dass da gegebenenfalls das Geld eine Rolle spielt. Da gehe ich grundsätzlich von aus, dass das Geld einen ausschlaggebenden Grund spielt. Aber wie er sagte, sind ja wohl große europäische Clubs an ihm dran, Galatasaray unter anderem. Der soll doch dahin gehen. Zumal seine Frau auch Türkin ist und so. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum er das nicht gemacht hat. Mhm. Frau für Wolfsburg, er hätte keine unsympathischere Lösung meiner Meinung nach finden können. Ja, besonders also so ein Urgestein in Bremen und dann zu Wolfsburg. Nicht schön. Nee, wirklich nicht schön. Ja gut, er trifft dann Alofs wieder und so. Vielleicht ist da der Kontakt noch ganz kurz. Ja, gut, okay, klar. Ich bin gespannt, aber da haben die Wolfsburger definitiv keinen schlechten dann an der Hand. Nee, das ganz bestimmt nicht. Aber er muss sich auch da erstmal dann natürlich gegen Leute eines anderen Kalibers durchsetzen, als sie bei Werder Bremen ihm vor die Nase gesetzt worden sind. Lass uns jetzt mal kurz zur Nationalmannschaft kommen, wegen diesen ganzen Verletzten. Lahm, der eine Kapselverletzung hat, Neuer mit seiner Schulterverletzung, ich glaube auch Kapsel. Mhm. Beide sollen ja wohl fit werden, rechtzeitig. Jetzt klingelt das Telefon hier schon wieder. Mal kurz hier. So. Ich bin der Meinung, dass das alles von den Medien heißer gekocht wird, als es dann schlussendlich gegessen wird. Mhm. Und um das schon mal vorwegzunehmen, meine persönlichen drei Streichkandidaten wären Julian Draxler, Mustafi und Ginter. Also, ich weiß nicht, was da deine drei Auserwählten wären. Ich glaube, so ein Christoph Kramer. Ohne jetzt großartig was über den sagen zu können, glaube ich schon, dass der mit zur WM fährt, eben weil der Bender sich verletzt hat. Und ja, ich bin auch, also die Kandidaten, die du nennst, sind sicherlich die von den Namen alleine her eigentlich nach Hause geschickt werden müssten. Für mich ist das ganz schwer. Es wird hoffentlich so sein, und ich denke, es wird auch so sein, dass sich halt die Spieler verabschieden, die jetzt in diesem Trainingslager in Südtirol halt nicht überzeugen können. Ja, das was anderes, aus einem anderen macht man das ja, glaube ich, nicht. Richtig. Also das ist natürlich klar, aber ich glaube, das sind die drei, die da favorisiert sind. Julian Draxler ist natürlich bitter, aber der ist irgendwie nicht mehr so geil wie am Anfang der Saison. Ja, wäre auch vielleicht noch ein bisschen früh, ne? Ich meine, der ist auch erst in 4 Jahren ist ja auch erst 24. Ja, und? Also Rooney hat mit 16 seine erste EM gespielt oder was? Ja, ja, ja. Oder mit 18, ja, also der zu früh gibt's, glaube ich, nicht. Aber ich halte ihn für einen unfassbar geilen Fußballer, aber aktuell die Verfassung ist nicht ganz so top. Ich gucke gerade nochmal die Transfersituation durch. Mhm. Da tut sich ja heute wirklich einiges von... Ja, jeden Tag verlässt auch ein Spieler vom 1. FC Nürnberg den Verein, hat man so das Gefühl. Ne? Mhm. Außer der ewige Pinola, der bleibt. Ja. Gott sei Dank, um die Friese wäre es wirklich traurig gewesen. Das wäre traurig gewesen, ja. Dann wäre eigentlich auch mal ein T-Shirt drin, ne? Nur für die Friese. Hertha BSC ist sich mit Roy Behrens einig. Ja, da wird es richtig eng für Lasogna da vorne langsam drin, ne? Es sieht fast so aus, wenn sie da schon... Ist das ein Stürmer? Ich glaube schon, oder? Weiß es nicht, kenn ihn nicht. Nein, ich habe halt nur so Schlagzeilen gelesen, dass es halt eng werden könnte für Lasogga. Und ja klar, wenn man immer mehr verpflichtet, ich glaube, das ist die fünfte Neuzugang schon für die Hertha. Mhm. Da haben sie auch noch diesen Asiaten gestern geholt, ne? Ja. Mhm. Das ist dann natürlich schon ein Statement, dass man eigentlich nicht mit den Zurückkommenden plant. Der Asiate ist ja kein Stürmer. Also da braucht Lasogga sich nicht einpissen. Du brauchst ja auch ein Backup. Ja, na klar. Aber ich weiß ja auch gar nicht, was Lasogga will. Er will nach England. Ja, gut, das weiß ich schon, das stimmt natürlich. Aber Çalhanoğlu möchte auch Weltfußballer morgen sein. Doch da auch nicht. Nee, da halte ich aber schon so einen Wechsel nach England von Lasogga. Ja, der ist realistischer. Realistischer. Ja, wenn da wirklich ein Verein kommt und da richtig mal was hinten buttert, dann werden die Berliner... Ja, aber es muss auch noch kein Top-Verein sein. Das könnte auch sowas wie Newcastle oder irgendwas sein, ne? Genau. Hull City. Stoke City. City. Ich glaube, Hull sind die abgestiegen. Sind die sogar abgestiegen? Weiß es nicht. Muss ich mal kurz nochmal nachgucken. Geil natürlich vom Freiburg, dass sie Memedi fest verpflichtet haben. Ja. Das war ein Königstransfer. Mhm. Vollner zu Augsburg. Wie gesagt, dieser tägliche Clubspieler, der den Verein verlässt. Ja. Ansonsten. So, die richtigen Knaller sind noch nicht dabei, aber nach der WM, sage ich dir, da fliegen die Fetzen. Da geht's richtig los. Dann geht's auch mit den Beträgen richtig los. Über Spieler, über die wir jetzt noch gar nicht nachdenken, die dann auf einmal in die Bundesliga angeblich wechseln. Das wird eine unglaublich spannende Zeit, glaube ich. Monaco ist wohl an Balotelli dran. Also die üblichen Krachlatten sind wieder bei den großen... Ja, das Thema hatten wir ja letztes Jahr auch schon. Verein Europas mit dabei, ja. Also ja. Wer alles nach Paris und Monaco geht... Ja. Das wird wieder witzig zu hören sein. Ja, ansonsten, gibt es noch irgendein Thema, was in den letzten Tagen heiß war? Naja, ach, fußballtechnisch, ne? Ja. War relativ ruhig, ne? Es ist ruhig und man hat ja auch irgendwo das Gefühl, dass es mal gar nicht schlecht ist, mal ein bisschen runterzufahren mit dem Thema Fußball. Also es muss ja auch, bevor es bergauf geht, muss es ja auch erstmal immer ein bisschen runtergehen und das kann auch mal mit der Gefühlslage für den Fußball sein, damit wir richtig geil in diese Weltmeisterschaft gehen, wo wir hoffentlich den Pott holen, aber ich glaube eher nicht. Nee, ich glaube Klima und Konkurrenz. Klima, die zwei Ks, Klima und Konkurrenz. Klima und Konkurrenz werden uns einen Strich durchdrängen. Ich will natürlich auch, dass Deutschland Weltmeister wird, ohne Frage, aber Brasilien ist schon geil drauf. Argentinien, ne? Die Spanier sowieso immer eigentlich auch und irgendeine Überraschungsmannschaft vielleicht. Uruguay und Belgien. Ah, Belgien sehe ich auch so. Uruguay auf jeden Fall. Wenn Luis Suarez fit wird, das ist schon geil. Also WM sollte geil werden, aber so richtig im Fieber sind wir noch nicht, ne? Nee, aber das kommt noch. Aber in den ganzen Supermärkten und so sind schon überall Merchandise-Artikel am Start. Aber hallo. Da wird alles als brasilianische Sache. Ja. Was gibt's bei euch? Alles, Nüsse, Chips, Suppen, Salamis. Salamis? Mhm. Also so extra brasilianische Salamis und so. Mhm. Gibt es auch T-Shirts bei euch? Mhm. Aber ich möchte jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Warum? Naja, einfach so. Das wäre Werbung. Das ist wahr. Das machen wir natürlich nicht. Wenn ihr wirklich Merchandise haben wollt. Dann geht auf den einzig wahren Shop. Nicht da, wo ich mein Geld herbekomme. Ja. Dann lasst lieber euren Shop bei vierecken2elva.de. Klickt dort auf Shop. Wir haben dort ein neues Basecap im Deutschland-Design. Oh. Zwei T-Shirts im Deutschland-Design. Basecap. Damit solltet ihr wirklich gut durch die WM kommen. Es sind noch 2,5 Wochen, bis es losgeht. Und da kann man wirklich jetzt sich da mal das Merchandise shoppen. Wenn ihr neutral sein wollt, dann shoppt euch einfach eine 4x12er Tasse oder ein Schal oder ein T-Shirt oder sonst irgendwas. Aber wenn jemand so ein Basecap shoppt und damit ein Foto sendet, wie er damit beim Public Viewing ist, dann kann man den auch mal auf die Seite platschen, ne? Dann das Bild kommt direkt als Podcast-Episodenbild. Ja, ja. Also kauft euch die Cappy und macht ein Foto damit. Absolut. Cappy ist auch so ein Wort, ne? Cappy, ja. 90er. Sagt man nicht mehr, oder? Cappy? Glaub nicht. Dann sagt man nur noch Basecap, oder? Cap. Basecap, yeah. Motherfucker. Ja, ansonsten. @4x12er bei Twitter natürlich eure Anlaufstelle, facebook.com/4x12er, dort haben wir neue Trailer zu diesem FIFA 14 WM Update geladen für Ultimate Team und zu diesem FIFA World Spiel. Ich habe es leider noch nicht gespielt, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber werde es noch machen. Ja, und fast tägliche Updates hier an deinen News, ne? Also die News, die wird's, glaube ich, heute, wir haben es jetzt 19 Uhr, ja, doch, sollte ich noch hinkriegen. Heute gibt es auch noch eine neue News-Ausgabe mit den 10 wertvollsten Clubs im Weltfußball. Dann natürlich Transfer-News, habe ich ein paar niedergeschrieben, was Arsenal da mit Khedira im Busche hat, das werde ich in den News drin haben. Und ansonsten, ich kann ja mal kurz durch meinen Ding gehen. Durch ein Portfolio sozusagen. Durch mein Portfolio. Gibt es irgendwas Weltbewegendes? Benatia im Bayern-Fokus. Ja, da geht's natürlich schon los. Schmidt lobt Çalhanoğlu, also da scheint man auch schon so eine Art Säbelrasseln aktiviert zu haben. Na ja, gut, das hat Tante Grete ja auch schon gemacht. Ja, richtig. Und das erfahrt ihr alles bei den 4x12er News, wie ihr die konsumieren könnt. Völlig einfach, 4x12er.de. Auf der rechten Seite könnt ihr die ganzen Ausgaben dann nochmal nachhören oder sie einfach abonnieren bei, wie heißt das, iTunes. iTunes heißt es und das funktioniert auch mit dem Update der normalen iPhone-Podcast-App jetzt viel besser. Gab es da ein Update? Ja. Und was ist jetzt anders? Man kann es so einstellen, dass im Feed die Ausgaben nach dem Spielen automatisch gelöscht werden nach einer bestimmten Zeit und so ist es nicht so, dass man halt immer nur diese 5-6 Ausgaben da drin hat, sondern dann auch mehr. Okay. Okay, ja, seht ihr, die Podcast. Hier gibt's Infos für alles. Ja, Tech-Infos, alles dabei. Gut, Boccio, ich bedanke mich recht herzlich. Heute um 20 Uhr geht's ja schon wieder weiter. Ich werde dabei sein. Also heute wirklich, wir haben heute eine Fight-Ausgabe schon aufgenommen. Großartiger Fight. Großartige Fight-Ausgabe auch. TJ Dillashaw holt den massiven Mega-Upset gegen Han Barrow. Großartig geil gewesen. Heute gibt es eine weitere normale Ausgabe MMA Radio. Dann jetzt natürlich eine neue 4x12er-Ausgabe. Und die News. Ricky hat heute auch UFC-News aufgenommen und online gestellt und sonst irgendwas. Also das ist ja wirklich Content-Maschinerie, wie man sie so noch nie erlebt hat. Also wenn wir keine 15.000 Euro dafür im Monat kriegen würden, würden wir das auch nicht machen. Das ist wahr. Ja. Das ist richtig. Und wir sind jetzt auch, also es stark danach aus, dass wir auch nicht mehr von Jaco gesponsert werden. Ja, wir werden Jaco abstoßen und werden dann in Zukunft wieder bei Deichmann unsere Schuhe kaufen. Besser. Ja. Victory hieß die Deichmann-Marke. Ja, genau. Da war doch, nee, das war Karstadt, ne? Da war doch einer bei Karstadt. Ja, komisch. Was? Dieser alte Jingle aus den 80ern, da war doch einer bei Karstadt, so komisch betont. In den 80ern habe ich ja noch nicht so... Da hast du noch nicht so lange gelebt, ja. Das war. 80er-Jahre Fernsehen kann ich leider nicht so... Mhm. Also zumindest nicht Werbefernsehen. Ja, klar. Gut, Pacho. Alles klar. Gute Heimfahrt. Ja, danke dir auch. Und sag deinem Fahrer beim nächsten Mal, er soll nicht wieder vorne den Parkplatz komplett quer einnehmen. Ich würde da auch gerne parken. Er ist halt ein Schimpanse. Ja, in so einer weißen Limo, wie beim Highway Journalist 2, ne? Ja. Ja, ich werde es ihm sagen, ich werde dann einfach, ich dirigiere ja den Schimpansen. Ja, von hinten, ne? Mit einer Banane. Ah, mit so einer Angel. Die ich vor ihm so mit so einer Angel hinhänge und dann lenkt er halt dahin. Ja, na klar. Gut, Pocho, sage ich ihm. Dankeschön. Und schönen Abend. Ja, Dito.